Seligstes Wissen, Jesus ist mein. Köstlichen Frieden bringt es mir ein. Leben von oben, ewiges Heil, völlige Sühnung ward mir zuteil. Lasst mich erzählen, Jesus zu erheben. Wo ist dein Heiland größer als er? Wer kann so segnen, wer so erfreuen? Keiner als Jesus, preis ihm allein. Ihm will ich leben, o welche Freud, herrliche Gaben Jesus mir beut. Göttliche Leitung, Schutz in Gefahr, Sieg über Sünde reicht er mir dar. Lasst mich erzählen, Jesus zu erheben. Wo ist dein Heiland größer als er? Wer kann so siegen, wer so erfreuen? Keiner als Jesus, preis ihn allein. Völlig sein Eigen, nichts such ich mehr. Jesus erstillet all mein Begehr. Treu will ich dienen, ihm immer da, bis ich gelang zur oberen Schar. Lass mich erzählen, Jesus zu erheben. Wo ist dein Heiland größer als er? Wer kann so segnen, wer so erfreuen? Keiner als Jesus, preis ihm.